Fast eine Woche war ich unterwegs und getrennt von dir. Nun komm ich heim und du öffnest mir strahlend die Wohnungstür. Stress und Geschäfte, ich denk nicht mehr dran, wenn ich vor dir steh. Ich freu mich so, dich zu sehen, wie am ersten Tag. Fühl ich, wenn ich sag, mit dir beginnt und gelingt, was ich tu, wie am ersten Tag. Ist mir heute klar, hätt ich die Wahl, noch einmal wärst es du. Du stellst die Fragen, weil du mich verstehst und wir uns vertrauen. Geben bedeutet dir alles, an dich selber denkst du kaum. Ruhe und Fröhlichkeit, Wärme und Kraft, all das schenkst du mir. Ich weiß, wohin ich gehöre, wie am ersten Tag. Fühl ich, wenn ich sag, mit dir beginnt und gelingt, was ich tu, wie am ersten Tag. Ist mir heute klar, hätt ich die Wahl, noch einmal wärst es du. Lachen und weinen, den Tag und die Nacht, alles teilen wir. Ich bin, was ich bin, nur mit dir. Am ersten Tag ist mir heute klar, hätt ich die Wahl, noch einmal wärst es du. Hätt